Sie wissen, dass mit der Lehre irgendetwas nicht stimmt. Als sie dann eine Predigt von mir gehört oder ein Buch von mir gelesen haben, hat ihr Inneres gesagt, genau, stimmt. Dieses Stimmt-Gefühl habe nicht ich ihnen gegeben. Das ist die Salbung in ihrem Inneren. So können sie falsche Bibellehrer von echten Bibellehrern unterscheiden. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Menschen können Argumente vorbringen. Pastor Prince ist ein Irrlehrer. Die Gnadenlehre ist eine Irrlehre. Sie können etwas vom Verstand her angreifen. Die sozialen Medien sind voll von Verstandesmenschen, die sich gegenseitig angreifen. Doch bei solchen Menschen ist es sinnlos, sich mit Logik verteidigen zu wollen. Denn für jede logische Antwort, die man hat, haben sie 10.000 weitere logische Fragen. Deshalb erleben sie die wunderwirkende Kraft von Jesus nicht. Sie leben nicht im Bereich des Übernatürlichen. Sie erleben keine Wunder, weil sie sich von ihrem Gehirn einschränken lassen. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, warum passierten bei ihm so viele Wunder? Zunächst einmal, obwohl er Gott ist, benutzte er sozusagen nicht seine Gottheit, als er ein Mensch war. Er war ganz und gar Mensch, zu 100%. Nur hatte er keine Sünde in seiner Natur. Der Engel sagte Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Er war vom Heiligen Geist gezeugt worden, aber er musste später auch noch vom Heiligen Geist getauft und gesalbt werden, als er ungefähr 30 Jahre alt war, im Jordan. Als er aus dem Wasser stieg, kam der Heilige Geist über ihn. Die Bibel berichtet nirgends, dass er bis dahin Wunder vollbracht hatte. Es gibt zwar einige apokryphe Geschichten über Jesus als Junge. Einmal soll er einen verletzten Vogel vom Boden aufgehoben haben, und dann flog der Vogel davon. Solche Geschichten wurden alle später erfunden. Die Bibel stellt klar, dass das erste Wunder, das Jesus vollbrachte, die Verwandlung von Wasser in Wein war. Erst nachdem er mit dem Heiligen Geist getauft wurde, begannen die Wunder zu fließen. Erst da zeigte sich das Übernatürliche, weil er der Mustermensch ist. Er ist das Muster, dem wir folgen sollen. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, vom Heiligen Geist getauft werden musste, wie viel mehr dann Sie und ich? Wir dürfen uns nicht von unserem natürlichen Denken einschränken lassen. Warum erleben Menschen nicht mehr Heilung und Übernatürliches? Weil sie zu kopflastig sind. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, was ich damit meine, und zwar aus Lukas 5. Es ist die Geschichte über den Gelähmten, der durchs Dach zu Jesus hinuntergelassen wurde. Seine vier Freunde ließen ihn auf einer Liegematte hinunter. Wir sind nicht unbedingt gerne derjenige, der auf der Matte liegt, oder? Wir sind lieber diejenigen, die ihn tragen. Aber Gott sei Dank für den Glauben einiger guter Freunde, die uns manchmal mit ihren Gebeten und ihrer Liebe durchtragen. Das Haus, in dem Jesus sich befand, war vollgepackt mit Menschen, rammelvoll. Warum? Weil Jesus gerade einen Aussätzigen geheilt hatte. Deshalb kamen all die Gesetzesgelehrten und Pharisäer aus Jerusalem nach Kapernaum. Das Haus, in dem Jesus war, gehörte Petrus. Das Dach von Petrus' Haus wurde kaputt gemacht. Nur Menschen, die ihren Freund wirklich lieben, würden so etwas tun. Sie waren zum Äußersten entschlossen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Also ließen sie ihn auf der Matte hinunter, Jesus direkt vor die Füße, mitten unter die Pharisäer, die zuschauten. Und als Jesus sah, wie die Freunde ihn herunterließen, was steht da? Und als er ihren, was sah? Nicht ihre Vernunft, nicht ihre Logik, sondern ihren Glauben. Da sagte er zu dem Mann, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Damit wollte Jesus nicht sagen, dass jede Krankheit eine Folge von Sünde sei. Es stimmt zwar, dass letztlich alle Krankheit von Sünde verursacht ist, wegen der einen Sünde von Adam. Hätte Adam nie gesündigt, dann gäbe es auch keine Krankheit. Aber das heißt nicht, dass wir Krankheiten unbedingt auf eine bestimmte Sünde zurückführen können. Das sagte Jesus auch seinen Jüngern, als sie ihn über einen blinden Mann befragten. Ist er blind, weil er gesündigt hat oder weil seine Eltern gesündigt haben? Jesus erwiderte weder noch, sondern damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Bei Problemen sollten wir uns nicht in theoretische Fragen verwickeln lassen, sondern lieber fragen, wie können wir diesem Problem begegnen? Gibt es ein Problem, dann wollen wir Gottes Lösung bringen. Amen? Also, Jesus sagte dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Offenbar hatte dieser Mann mit Schuldgefühlen zu kämpfen und Gefühle der Schuld und Verurteilung töten. Sie hatten den Mann so krank gemacht, dass er flach auf dem Rücken lag. Selbst heute sagen Ärzte, dass Unversöhnlichkeit und Hass sich schlecht auf die Gesundheit auswirken können. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was sie sich selbst dadurch antun. dann kämpft der Körper gegen sich selbst. Das nennt man Psychosomatik. Wenn die Psyche von Schuldgefühlen behaftet ist, fängt der Körper an zu kämpfen. Die Folgen können psychosomatische Krankheiten sein, bei denen der Körper sich selbst bekämpft. Es ist wie ein innerer Bürgerkrieg. Ein Teil des Körpers führt die Befehle der schuldbeladenen Psyche aus. Eine Psyche, die Strafe will. Nein, Pastor Prince, ich will aber keine Strafe. Doch wer sich schuldig fühlt, dessen Psyche sagt ihm, du musst bestraft werden. Nur dann kannst du von dieser Schuld frei werden. Doch das Evangelium hat eine andere Lösung. Schau zu Jesus, dort hängt deine Strafe. Wir müssen uns das Kreuz vor Augen führen und sagen, ja, ich habe Falsches getan, aber dort ist meine Strafe. Einige von ihnen sind so wütend auf sich selbst, sie machen sich lauter Vorwürfe wegen ihrer Fehler. Vielleicht haben sie den Drang, sich zu ritzen oder sogar umzubringen. Tun sie es nicht. Denn es gibt jemanden, der an ihrer Stelle verurteilt wurde. Schauen Sie auf und lassen Sie Ihr Herz zur Ruhe kommen. Er kann Ihnen ein reines Gewissen geben. Wahre Demut besteht nicht darin, sich selbst zu strafen. Das ist Stolz. Bilden wir uns nichts ein. Wir können uns selbst nicht angemessen strafen. Nicht so, wie wir es verdient hätten. Wahre Demut ist, die Strafe von Jesus am Kreuz als unsere zu akzeptieren und zu sagen, Herr, danke. Das ist wahre Strafe. Indem wir akzeptieren, dass Jesus für uns bestraft worden ist. Und das bringt uns dazu, uns in Jesus zu verlieben. Dann wird er zu unserem besten Freund. Dann ist er nicht nur unser Herr, unser Gott, sondern unser bester Freund. Also, zurück zur Geschichte. Jesus sagte dem kranken Mann, deine Sünden sind dir vergeben, bevor er ihn heilte. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen. Griechisch dialogisomai, wo wir das Wort Logik herhaben. Logisomai. Sie fingen an zu logisomaien. Sie hörten, was Jesus sagte. Und ihre menschliche Logik schaltete sich ein. Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da haben sie recht, oder? Ja. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Wer also ist dieser Mann? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, aha, dieses Wort erkannte ist ein inneres Erkennen, ein Erkennen im Geist. Es geschieht dort, wo der Heilige Geist wohnt. Menschen machen sich Gedanken, aber wir können erkennen. Wo es viele Vernünfteleien gibt, halten sie inne und fragen, Herr, was hältst du davon? Entwickeln Sie ein geistliches Gespür. Argumente sind teilweise nur ein Ablenkungsmanöver, durch das jemand etwas ganz anderes erreichen will. Das habe ich schon selbst erlebt. Ich habe erlebt, wie der Herr mir innerlich sagte, eigentlich geht es gar nicht um das, worüber die Leute sich hier streiten. Die eigentliche Ursache ist etwas Tieferes. Wenn Ihr Ehepartner einen Zank vom Zaun brechen will, halten Sie inne. Statt sich aufreiben zu lassen. Oh, jetzt bringt er schon wieder meine Mutter zur Sprache. Die Gedanken können sich schon überschlagen, bevor der Ehepartner überhaupt etwas sagt. Ehe man sich's versieht, ist man wütend auf ihn. Und wenn er dann etwas sagt, bumm, explodiert das Ganze. Aber wenn Sie innehalten, bekommen Sie vielleicht den Impuls, er hat heute bei der Arbeit etwas Schlechtes erlebt. Er hat Angst, dass er als Nächster dran ist, oder was es im Einzelnen auch ist. Hören Sie nach innen, auf den Geist. Sie mögen nicht alle Details wissen, aber Sie können spüren, dass etwas geschehen ist. Dann können Sie fragen, ist etwas bei der Arbeit passiert, Liebling? Eine sanfte Antwort wendet den Zorn ab. Das ist nicht leicht, weil sich die Gedanken überschlagen. Von klein auf lassen wir uns auf Streit ein. Ganz gleich, welches Ereignis es in der Welt gibt. Die Kommentare werden von streitsüchtigen Vernünfteleien angetrieben. Verschwenden Sie Ihre Zeit damit nicht. Ihre Zeit ist zu kostbar, um sie mit den Logisomai anderer Leute zu verschwenden. Logisomai. Sie logisomaien. Logisomaien. Hören Sie lieber auf den Geist. Leute werfen sich, oh, ich mag dies nicht, ich mag jenes nicht, um die Ohren und stiften Streit. Logisomai bringt nie Frieden. Und sagt nie, Leute, lasst uns zusammenkommen und feiern. Nein, Logisomai stiftet immer Streit. Führt zu Profanität und Vulgarität. Also, Jesus erkannte ihre Gedanken. Er erkannte sie in seinem Geist. Sie argumentierten offen, sie brachten ihre Argumente vor. Aber er erkannte die darunterliegenden Gedanken. Das ist der geistliche Bereich. Er antwortete ihnen und sprach, was logisomait ihr in eurem Herzen? Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Und der Typ lief, Mann. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Wenn sie sich von Logik einschränken lassen, dann werden sie keine übernatürliche Kraft erleben. Aber wenn sie sich am Geist orientieren, dann setzen ihre Worte Kraft frei. Die meisten Streitereien fangen mit Logik an. Man sagt, nein, nein, nein, stopp, stopp, bitte stopp. Eben hast du das gesagt und ich habe das gesagt. Danach hast du das und das gesagt. Und tief im Herzen fragt man sich, worüber streiten wir hier eigentlich? Wir können uns im logischen Denken verheddern. Besser ist es, uns an den Geist zu wenden, der uns sagt, lass es sein. In 10 Jahren spielt das, worüber du dich hier streitest, überhaupt keine Rolle mehr. Es wird lange vergessen sein. Im Gesamtbild deines Lebens ist das bloß ein winziges Pünktchen. Das gilt auch für die Kindererziehung. Teilweise korrigieren wir die Kinder und schimpfen sie aus, obwohl der Geist uns nicht dazu bewegt. In bestimmten Situationen möchte Gott nicht, dass wir unsere Kinder korrigieren. Zu anderen Zeiten regt Gott uns zur Korrektur an, aber wir lassen es durchgehen und dann haben wir keinen Frieden. Warum nicht? Weil wir nicht der Salbung gefolgt sind. Bei Korrektur, die von Gott geleitet ist, hat man inneren Frieden. Wenn man zur falschen Zeit korrigiert, dann hat man keinen Frieden. Dann kommen Schuldgefühle auf, richtig? Zur richtigen Zeit ist Korrektur angebracht. Das müssen die Gnadenfans hören. Wir dürfen nicht so tun, als würden unsere Kinder nie etwas falsch machen. Deshalb sagte ich den Babysittern meines Sohnes Justin, wenn er etwas anstellt, erzählt mir davon. Lasst ihn nicht mit Mord davon kommen, nur weil er mein Sohn ist. Wenn er unanständig ist, müsst ihr mich das wissen lassen. Inzwischen ist es kaum noch nötig, ihn auf sein Zimmer zu schicken. Wenn er etwas falsch gemacht hat, läuft er auf mich zu, umarmt mich und sagt, tut mir leid, ganz schnell. Wenn man es von Anfang an richtig handhabt, erinnert sich das Kind daran. Durch die richtige Korrektur wird das Kind liebevoller. Auch den Eltern gegenüber. Es wird respektvoller. Wer sein Kind in jungen Jahren nicht korrigiert, dem muss eine Bildungseinrichtung das später abnehmen. Doch dann fehlt die Liebe. Dort herrscht bloß das Gesetz. Eltern hingegen können es mit Liebe tun. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage. Ich folge einfach dem Geist. Preist Gott! Die Pharisäer redeten und redeten, konnten aber nichts tun. Jesus hingegen erkannte. Deswegen hatte Jesus Resultate vorzuweisen. Und sie nicht. Richten Sie sich nach dem Geist. Jemand mag gute Argumente vorbringen, aber hören Sie mit Ihrem Geist, mit Ihrem Herzen hin. Haben Sie inneren Frieden bei der Sache. Die Argumente mögen auf Vernunft basieren, sie mögen von Statistiken untermauert sein. Das ist alles schön und gut, alles schön übersichtlich, Augmented Reality, erweiterte Realität. Aber sperren Sie Ihre geistlichen Ohren auf, selbst wenn Sie sich damit bei einigen unbeliebt machen. Wissen Sie was? Wenn Sie auf den Geist hören, werden Sie schließlich Erfolg haben, auch beruflich. Sie werden Erfolg haben, weil Sie von einer übernatürlichen Kraft begleitet werden. Im Geschäftswesen wollen Menschen einem alles Mögliche andrehen, was an sich gut sein mag. Aber es würde die Finanzen überstrapazieren. Es gibt schlechte Investitionen und es gibt gute Investitionen. Versicherungen können gut sein. Lebensversicherungen und dergleichen. Teilweise kann es weise sein. Aber teilweise werfen wir auch einfach Geld aus dem Fenster heraus. Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus. Ja, er war großzügig. Er vermehrte die 5 Brote und 2 Fische und ließ seine Jünger sie so lange verteilen, bis die 5000 Männer plus Familien satt waren. Sie aßen, bis sie satt waren. Bis sie satt waren. Die Leute bekamen so viel Essen,